بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره، أما بعد. Wir machen inshallah heute weiter mit dem 67. Fajr-Unterricht von das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind gerade beim 16. Hadith an Abi Hurairah radiyallahu anhu, أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. Also von Abu Huraira رضي الله عنه, dass ein Mann zum Propheten صلى الله عليه وسلم sagte: Lege mir was nahe. Er sagte: Werde nicht wütend. So wiederholte er es mehrmals an die Frage. Er sagte, werde nicht wütend. Überliefert bei al-Bukhari. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah sagt weiter, und der Nabi sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hatte befohlen, denjenigen, der wütend wird, etwas von den Ursachen oder die Ursachen zu begehen oder zu nehmen, welche von ihm die Wut wegbringen und beruhigen. Und er lobte denjenigen, der sich selbst im Griff hat bei seiner Wut. So ist in As-Sahihain, yani in Bukhari und Muslim, an Sulaiman ibn Sirt, dass er sagte, zwei Männer beschimpften sich bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, während wir bei ihm saßen. Der eine von ihnen schimpfte den anderen wütend, während er wütend war und sein Gesicht rot schon wurde. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich kenne ein Wort. Wenn er es sagen würde, dann würde von ihm das weggehen, was er findet, yani die Wut. Wenn er sagen würde, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, so sagten sie zu dem Mann: Hörst du nicht, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt? Er sagte: Ich bin nicht verrückt. Und der Imam Ahmad und At-Tirmidhi überlieferten von dem Hadith von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in seiner Khutbah: Wahrlich, die Wut ist eine Kohle, eine brennende Kohle in den Herzen des Sohn Adams. Habt ihr nicht das rötliche oder das Rotwerden seines Augens gesehen und wie sein Gesicht aufschwillt? So, wer etwas davon spürt, so soll er an den Boden kleben, ja, er soll sich hinsetzen. Und der Imam Ahmad und Abu Dawud überlieferten von Hadith von Abu Dharr radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn einer von euch wütend wird, während er steht, so soll er sich hinsetzen. Wenn die Wut von ihm weggeht, ansonsten soll er sich hinlegen. Und es wurde gesagt, dass die Bedeutung davon ist, dass der Stehende bereit ist, Rache zu nehmen, der Sitzende eher weniger. und der Liegende noch mehr. Ja, noch mehr davon entfernt. So hat er ihm befohlen, sich von dem Zustand der Vergeltung oder der Rache zu entfernen. Dies wird bezeugt, dass von der Überlieferung von Hadith von Sinan ibn Sa'd, von Anas, von Nabi sallallahu alaihi wasallam und von den Hadith al-Hasan, das Mursal ist, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, die Wut ist eine brennende Kohle in den Herzen des Menschen. Die brennt, yani, ja. Sieht ihr nicht so das Rötliche seines Augen und wie sein Gesicht aufschwillt? So wenn einer von euch dies etwas davon spürt, so soll er sich hinsetzen und die Wut soll ihm nicht zum Übertreten bringen. Und gemeint ist, dass er es, diese Wut in sich selbst einsperrt und nicht zu jemand anderen überträgt, ja, durch die, das Leid zu fügen, durch die Tat. Und für diese Bedeutung sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den Fitten, in den Unruhen, derjenige, der darin liegt, ist besser als der Sitzende. Und der Sitzende darin ist besser als der Stehende. Und der Stehende besser als der Gehende. Und der Gehende besser als der Laufende. Und wenn dies als Beispiel ist für das Eilen in Fitten, in Unruhen, auch wenn es so ist, jedoch ist die Bedeutung, dass wer näher ist, so ist die Bedeutung, wer näher ist, so das Eilen darin, so ist er schlimmer als derjenige, der noch weiter davon entfernt ist. Und der Imam Ahmad überlieferte von den Hadith von Ibn Abbas radiallahu anhuma, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wenn einer von euch wütend wird, so soll er schweigen. Er sagte es dreimal. Und dies auch ist eine große oder eine gewaltige Medizin für die Wut. Weil von der Wut, während des den Zustand des Wutes, kommen von den Wütenden, von den Aussagen, was er dann bereut, wenn die Wut von ihm wegkommt. Von der Beschimpfung und so weiter, wessen Schaden groß wird. So, wenn er schweigt, geht all dieses Böses oder all dieses Schlimmes, kommt nicht an ihm ran oder geht von ihm weg. Und wie schön ist die Aussage von Muarriq al-Ajli, rahimahullah, von Muarriq al-Ajli, rahimahullah, dass er sagte, niemals wurde ich mit Wut befüllt. Niemals wurde ich mit Wut befüllt. Und niemals habe ich in Wut gesprochen. Außer, dass ich es bereut habe, wenn ich dann zufrieden war oder beruhigt war. Und Umar ibn Abdul Aziz wurde eines Tages wütend. So sagte zu ihm sein Sohn Abdul Malik, rahimahumullah, O Anführer der Gläubigen, was Allah dir gegeben hat, womit Allah dich erhoben hat, und dann wirst du diese Wut wütend, wirst du ja nicht so wütend, er sagte, wirst du niemals wütend, ja Abdul Malik, er sagte, Abdul Malik sagte, und was nutzt mir die Größe meines Inneren? wenn ich darin die Wut nicht behalte, damit sie nicht rauskommt. So, dies sind Leute, die sich selbst besitzten und zusammenreißten, bei der Wut möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und der Imam Ahmad und Abu Dawud überlieferte von Hadith von Urwa ibn Muhammad al-Sa'di, dass ein Mann mit ihm gesprochen hat und ihm wütend gemacht hat. So stand er auf und nahm Wudu, eine Gebetswaschung. Dann sagte er: Mein Vater erzählte mir von meinem Großvater Atiyya. Er sagte: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Wut ist von Shaitan. Und der Shaitan wurde vom Feuer erschaffen. Und das Feuer wird durch das Wasser erloschen. Wenn einer von euch wütend, so wenn einer von euch wütend wird, so soll er Wudu machen. Yani, Gebetswaschung machen. Und Abu Na'in überlieferte mit seiner Überlieferungskette von Abu Muslim al-Khawlani, dass er Muawiyah mit etwas sagte, während er auf dem Minbar stand. So wurde er wütend, dann ging er runter und duschte sich und kehrte zurück zum Minbar und sagte: Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, die Wut ist vom Shaitan und der Shaitan ist vom Feuer und das Wasser erlöscht das Feuer. So, wenn einer von euch wütend wird, so soll er sich duschen, eine Rüssel nehmen. Und in As-Sahihain von Abi Huraira radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Laysa ash-shadidu bis-sur'a. Nicht der Harte ist nicht derjenige, der den anderen besiegt. Ja? Im Kampf, ja. Vielmehr ist der Harte derjenige, der sich selbst besitzt bei der Wut. Ja, der sich zusammenreißt bei der Wut. Und in Sahih Muslim von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Was zählt ihr das Siegen, im Kampf bei euch? Ja, er sagte: Derjenige, den die Männer nicht besiegen, nicht zu Boden bringen. Er sagte: Es ist nicht so. Vielmehr ist es derjenige, der sich selbst im Griff hat bei der Wut. Überliefert unter Imam Ahmad und Abu Dawud und Tirmidhi und Ibn Majah überlieferten von Hadith von Mu'ad ibn Anas al-Jahni von Nabi sallallahu alaihi oder al-Juhani von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Wer seine Wut unterdrückt, wo er imstande ist, dies auszulassen, den ruft Allah yawm al-Qiyamah über die Köpfe der Geschöpfe, bis er ihm vor die Wahl stellt, welche Hur er will, ein Hurlein. Und der Imam Ahmad überlieferte von Hadith von Ibn Umar, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Nichts nahm der Diener zu sich besser bei Allah als eine Wut, die er unterdrückt, aus Streben nach dem angesichts Allah subhanahu wa ta'ala. Und den Hadith von Ibn Abbas von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Nichts, was man zu sich nimmt, ist lieber zu Allah als die Wut, welche ein Diener unterdrückt. Und kein Diener Allahs unterdrückt, außer dass Allah sein Inneres mit Iman füllt. Und Abu Dawud überlieferte seine Bedeutung von der Überlieferung einiger Sahaba von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, und er sagte in seiner Überlieferung, dass Allah ihn Sicherheit und Iman füllt. Und Maimun ibn Mahran sagte: Ein Mann kam zu Salman und sagte: Ja Abu Abdullah, ja Abu Abdullah, o Abu Abdullah, lege mir was nahe. Er sagte: Werde nicht wütend. Er sagte: Du befiehlst mir, dass ich nicht wütend werde. Jedoch kommt über mich, was ich selber, wozu ich selber ja nichts dafür kann. Er sagte, wenn du dann wütend wirst, dann besitze, yani halte deine Zunge im Griff und deine Hand. Überliefert bei Ibn Abi Dunya. Und das im Griff haben der Zunge und der Hand ist das, worauf der Prophet sallallahu alaihi wasallam hingewiesen hat, für denjenigen, den er befohlen hat, dass er sich hinsetzt, wenn er wütend wird. Derjenige, der wütend geworden ist, dass er sich hinsetzt oder hinlegt und durch seinen Befehl zu ihm, dass er schweigt. All das weist darauf. Ja, dass man dadurch seine Hand und seine Zunge im Griff hat. Umar ibn Abdul Aziz sagte, gewonnen hat derjenige, der vor der Neigung geschützt ist oder geschützt wurde. So wie derjenige gewonnen hat, derjenige, der geschützt wurde vor Neigung, Wut und Geiz. Und Al-Hassan sagte, vier Sachen, yani, wenn sie in jemanden sind, den schützt Allah vor den Shaitan und den verbietet Allah den Feuer. Wer sich im Griff hat bei der Lust und Furcht und Begierde und Wut. Okay? Und diese vier Sachen, die Al-Hassan genannt hat, sind der Anfang alles Schlimmes oder alles Böses. Denn etwas zu verlangen nach etwas zu haben, ist, dass die Seele es yani dazu neigt, weil sie den Nutzen daran glaubt, yani, dass sie glaubt, dass es nützlich ist. So, wer an etwas verlangen hat, dann bringt ihm dieses Verlangen, dass er nach dieser eine Sache strebt, von jeder Seite, wo er glaubt, dass sie ihn dazu führt. Und viele dieser Seiten oder viele dieser Wegen können verboten sein. Und auch die Sache selber, die er verlangt oder wonach er verlangen hat, kann selber verboten sein. Und die Furcht vor etwas, denn genauso die Furcht vor etwas, denn wenn der Mensch vor etwas fürchtet, dann führt das dazu, dass er das von sich abwehrt, mit jedem Mittel und mit jedem Weg, wo er glaubt, dass das von ihm abwehrt. Und viele dieser Wege können verboten sein. Oder dass die Lust oder Begierde, ja, nämlich, dass die Seele zu dem neigt, was für sie geeignet ist und wo sie einen Genuss daran hat. Und oft kann die Seele zu dem neigen, was verboten ist, wie Sinne, Unzucht, Diebstahl und Alkohol trinken oder Kufr oder Zauberei oder Heuchlerei oder Bid'a. Und die Wut ist, dass das Blut des Herzens aufkocht aus Verlangen, um etwas, was ihm schmerzt oder Reiz fühlt, abzuwehren bei der Furcht oder bei der Befürchtung, dass es passiert. Oder aus Verlangen für Rache von etwas, von dem Leid, was ihm zugefügt wurde, nachdem es geschehen ist. Und davon kommt vieles von den, entstehen dann viele verbotene Taten, wie Töten und Schlagen und Arten der Ungerechtigkeit und Übertreten. und viele der Aussagen, die verboten sind, wie mit Sinne zu bezichtigen und beschimpfen und Unsittlichkeit. Und vielleicht führt sogar, oder bringt ihm das sogar zu der Stufe des Kufurs, wie es für Jablat ibn al-Ayham passierte. Und ebenso kann das zu den Schwuren kommen, dass man schwört, die sowieso man nicht einhalten darf in der Scharia. Oder zur Scheidung der Frau, welche zu bereuen führt, dass man das bereut und dass man in Verzweiflung kommt. Und die Pflicht über den Gläubigen ist, dass seine Begierde beschränkt ist auf den Verlangen von dem, was Allah ihm erlaubt hat. Und vielleicht nimmt er diese Lust auch mit einer aufrichtigen oder mit einer richtigen oder guten Absicht und er wird dann dafür belohnt. Und auch, dass seine Wut für die Religion, seine Wut für das Abwehren des Leides, das dem Dien zugefügt wird. Oder für jemanden anderen. Und aus Vergeltung und Rache gegen denjenigen, der sich Allah oder gegenüber Allah und seinen Gesandten, der sich Allah und seinen Gesandten widersetzt. Okay? Yani, die Wut soll nicht persönlich sein. Ja? Wir haben gesagt, all das führt zu Reue und schlechte Sachen und dass man sogar zu Kufur führen. Ja? Die Pflicht über den Gläubigen ist, dass seine Wut für Allah und seinen Gesandten ist oder für jemanden anderen, wenn jemand Unrecht angetan wird, oder aus Rache und Vergeltung für denjenigen, der sich Allah und seinen Gesandten widersetzt. So muss man hier, meine lieben Geschwister, klar und deutlich unterscheiden zwischen der Wut für Allah subhanahu wa ta'ala und die Wut für sich selber. Denn die Wut, die verboten wurde, und das ist eine Sache, die manche Brüder leider vermischen und falsch verstehen, wenn die Brüder zum Beispiel für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam wütend werden, dann sagen manche geliebten Brüder, es ist verboten, dass man wütend wird. Nein, lieber Bruder, hier an dieser Stelle ist die Wut richtig. Denn, wie wir auch in der Erklärung sehen werden, ist die Wut für Allah und seinen Gesandten, für Allahs Dien und für den Gesandten sallallahu alaihi wasallam genau richtig, ja sogar befohlen. Und man wird dafür belohnt, solange man nicht übertretet. Und übertreten heißt, dass man die Grenze, die Allah festgelegt hat, überschreitet. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wie Ibn Rajab al-Hanbali hier sagt, Allah azza wa jalla sagt im Koran, قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ. Bekämpft sie damit und so bestraft sie Allah durch eure Hände und überwältigt sie und lässt euch gegen sie siegen und erfreut die Brüste der Gläubigen und erlässt die Wut ihrer Herzen weggehen. Zur Tauba 14 bis 15. Und dies war der Zustand des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn er hat sich nicht für sich gerecht. Jedoch, wenn Allahs Grenzen überschritten wurden und missbraucht wurden, dann konnte man für seine Wut, war seine Wut sehr stark. Und konnte man gegen seine Wut nicht stehen. Und er hat mit seiner Hand weder einen Diener oder noch eine Frau geschlagen, außer dass er Dschihad fi sabilillah führt. Und Anas radiallahu anhu bediente ihm 10 Jahre. Und er sagte zu ihm nicht einmal Uff, niemals Uff. Und er sagte nicht für ihn, zu ihm wegen einer Sache, die er getan hat, warum hast du dies und dies getan? Oder für eine Sache, die er nicht getan hat, warum tust du das und das nicht? Und in einer Überlieferung, dass er, wenn einige von seinen Verwandten ihm getadelt haben oder kritisiert haben, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, lasst ihm. Sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, lasst ihm. Denn wenn etwas erledigt ist, dann geschieht dies. Dann geschieht dies. Und in einer Überlieferung von At-Tabarani sagte Anas, ich bediente den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam 10 Jahre. Ich bediente, so habe ich nicht gesehen, niemals gesehen, dass er etwas widersprochen hat oder kritisiert hat. Yani die Bedeutung von dem Hadith. Er war immer zufrieden wegen dem, was Allah oder mit dem, was Allah ihm gegeben hat. Und Aisha radiallahu anha wurde gefragt nach den Khuluq, yani Benehmen des Propheten, des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, so sagte sie, sein Khuluq, yani Akhlaq, war der Koran. Das heißt, dass er sich an den Adab des Korans gehalten hat. So alles, was der Koran gelobt hat, so war er damit zufrieden. Und alles, was der Koran getadelt hat, so war er damit unzufrieden. Und in einer Überlieferung von ihr, yani von Aisha radiallahu anha, sagte sie, sein Khuluq war der Koran. Er war zufrieden für dessen Zufriedenheit und unzufrieden für dessen Unzufriedenheit. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, für seine Größe, yani weil er so sich sehr schämte, hat er niemanden etwas vorgehalten, was er nicht mag. Sondern, yani er hat niemanden etwas gegeben oder gesagt, was er nicht mag. Wenn er etwas sieht, was er nicht mag, oder wenn er etwas sah, was er nicht mag, dann sahen wir das in seinem Gesicht. Und als Ibn Mas'ud radiallahu anhu ihm überbracht hat, die Aussage des Sagenden, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas geteilt hat unter die Leute, als einer dann gesagt hat, dies ist eine Teilung, mit der Allahs Angesicht nicht nach Allahs Angesicht gestrebt wurde, er beschimpfte damit sozusagen den Propheten sallallahu alaihi wasallam. So wurde das für ihn schwer und sein Gesicht veränderte sich und er wurde wütend, jedoch sagte er nicht mehr als Musa hat mehr als dies oder Musa wurde mehr als dies Leid zugefügt und er war geduldig. Und der sallallahu alaihi wasallam, wenn er etwas sah oder hörte, was Allah verabscheute, dann wurde er dafür wütend und er sagte darüber und schwieg nicht. Und er trat einmal in das Haus von Aisha ein. So sah er einen Vorhang, an dem Bilder sind. So veränderte sich die Farbe seines Gesichts und er riss das runter und sagte, die von den am meisten Menschen bestraft werden, Yawm al-Qiyamah, sind diejenigen, die solche Bilder malen. Ha? Und als Sahaba sich bei ihm beschwert haben über einen Imam, der lange in seinem Gebet vorbetet, bis dass manche absichtlich zu spät zu Gebet kamen, damit sie nicht lange stehen, ist er wütend geworden und seine Wut war sehr stark. Und er predigte den Menschen und befahl, den Menschen zu erleichtern. Und als er die Rotze von der Nase in der Qibla des Masjid gesehen hat, wurde er wütend und er riss das runter und sagte, wenn einer von euch im Gebet ist, so ist Allah vor seinem Gesicht. So soll er nicht vor seinem Gesicht diese Rotze im Gebet rausgeben. Oder rausgeben. Und von seinem Dua sallallahu alaihi wasallam war, ich bitte dich, O Allah, das Wort der Wahrheit im Zustand des Wutes und der Zufriedenheit. Und dies ist sehr wertvoll, nämlich, dass der Mensch nur die Wahrheit sagt, egal ob er wütend ist oder zufrieden. Denn die meisten Menschen, wenn sie wütend werden, dann achtet er nicht auf das, was er sagt. Oder achten sie nicht auf das, was sie sagen. Und der Tabarani überlieferte von dem Hadith von Anas Marfu'an, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, drei Sachen sind von den Akhlaq des Iman. Erstens, derjenige, der, wenn er wütend wird, dann lässt ihm seine Wut nicht in ein Batil, in eine Falschheit reingehen oder reinkommen. Und derjenige, der, wenn er zufrieden ist, dann lässt ihm seine Zufriedenheit vor der Wahrheit nicht rausgehen oder weggehen. Und derjenige, der, wenn er die Macht hat, dann nimmt er nicht, was nicht für ihn bestimmt oder was ihm nicht gehört. Und es wurde überliefert von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass ihn über zwei Männer berichtet wurde, oder dass er von zwei Männern berichtet hat, die vor uns waren, vor dem Islam. Einer von ihnen war ein Diener und der andere war sehr nachlässig oder übertretend. Er hat sehr viele Sünden gemacht. Und der Diener hat ihn immer wieder ermahnt und er hörte nicht auf. So sah er ihm eines Tages bei einer Sünde, die er sehr als groß erachtet hat oder gewaltig erachtet hat. So sagt er zu ihm, Wallahi, Allah wird dir nicht vergeben. So hat Allah den Sündigen vergeben und die Taten des Anbeters, des Dieners, des Anbeters für nichtig gemacht. Das ist ein sehr gewaltiger Hadith. Zwei Leute, einer ist ein Anbeter und der andere ist ein Sündiger. Aber weil der Anbeter gesagt hat, Wallahi, Allah wird dir nicht vergeben, hat Allah den Sündigen vergeben und die Taten des Anbeters für nichtig gemacht, weil er über Allah bestimmt und gelogen hat. Und Abu Huraira radiallahu anhu sagte, er hat ein Wort, dieser Anbeter, er hat ein Wort ausgesprochen, die seine Dunya und Akhira zerstört hat. Und Abu Huraira hat immer wieder die Menschen gewarnt, dass sie solche Worte im Zustand des Wutes sagen. Und Imam Ahmad und Abu Dawud überlieferten dies. Denn so ist dies eine Wut für Allah subhanahu wa ta'ala. Jedoch hat er in diesem Zustand des Wutes für Allah Sachen gesagt oder das gesagt, was ihm nicht erlaubt ist. Deswegen haben wir vorhin was gesagt? Die Wut für Allah ist gelobt und man wird dafür belohnt, solange man den Maß der Scharia nicht überschreitet. Denn dieser Mann bestimmte über Allah, was er nicht weiß. So hat Allah seine Taten für nichtig erklärt und gemacht. So wie ist es dann mit denjenigen, der im Zustand des Wutes für sich selbst spricht und seine Neigung folgt mit dem, was nicht erlaubt ist. Und das Sahih Muslim von Imran ibn Husayn, dass sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in einer seiner Reisen waren. Und eine Frau von den Ansar war auf einem Kamel. So yani ist sie gefallen von dem Kamel. So hat sie den Kamel verflucht. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies gehört. Dann sagte er, nehmt ihre Sachen und lasst sie. Okay. Yani, den Kamel. Und darin ist auch von einem Sahih Muslim yani von Jabir, dass er sagte, wir sind mit dem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einer Ghazwa gewesen und ein Mann mit von den Ansar war auf ein Reittier, so er wollte nicht gehen, ja, ne? So sagt er zu ihm, geh, möge Allah dich verfluchen. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, geh, steig runter davon. Steig runter davon und begleite uns nicht mit einem Verfluchten, ja, ne? Reittier. Macht keinen Dua über euch selbst und macht keinen Dua über eure Kinder und macht keinen Dua über eure Gelder, yani Besitz, damit ihr nicht eine Stunde von Allah yani trifft, wo Allah dann yani den Dua annimmt und somit auch das auch verflucht. Yani. All dies weist darauf, dass der Dua des Wütenden auch angenommen werden kann und auch geantwortet werden kann, wenn es in einer Stunde, wo Allah kommt, wo Allah den Dua annimmt. Und dass es verboten ist, dass man über sich selber und seine Familie und seinen Besitz im Zustand des Wutes oder gegen sich selbst und seine Familie und seinen Besitz Dua macht, im Zustand des Wutes. Was aber dem betrifft, was Mujahid sagte in der Aussage des Erhabenen, und wenn Allah diejenigen, den Menschen, das voreilt, das Böse, wie sie das Schlechte, wie sie das Gute voreilen, ja, dann wäre ihr Ende gekommen. Yunus, Surat Yunus, Yunus, Vers Nummer 11, er sagte, es ist derjenige, der verbunden ist mit seiner Familie und seinen Kindern und seinem Besitz, wenn er darüber wütend ist, sagt er, O Allah, segne es nicht. O Allah, verfluche es. Er sagt, wenn Allah ihm das voreilen würde, antworten würde, dann würde er diejenigen verderben lassen und zerstören, gegen die er Dua gemacht hat, und somit lässt es sterben. Dies weist darauf, dass das nicht alles geantwortet wird oder angenommen wird, was der Wütende gegen sich und gegen seine Familie und gegen seinen Besitz Dua macht. Und der Hadith weist darauf, das widerspricht sich nicht. Das eine bedeutet, diese Ayah bedeutet, dass Allah nicht alles annimmt und antwortet und geschehen macht, was der Wütende für Dua gegen sich selbst und gegen seine Familie und seinen Besitz und sein Geld macht. Ja? Aber der Hadith weist darauf, dass der Dua yani, in einer Stunde entsprechen kann, in einer Stunde kommen kann, wo der Dua sowieso angenommen wird. Okay? Was aber den betrifft, was von Al-Fudayl ibn Ayyad überliefert wurde, dass er sagte, drei werden nicht getadelt bei der Wut, der Fastende und der Kranke und der Reisende. Und von Al-Ahnaf ibn Qais, dass er sagte, Allah offenbart für diejenigen, für die Engel, yani, die ihn bewahren, die mit Ibn Adam sind, schreibt nicht über meinen Diener oder gegen über meinen Diener während seiner Wut etwas, Yani es schreibt nichts gegen ihn, was er sagt, yani. Und von Abi Amran al-Juni, dass er sagte, wenn der Kranke, wenn er zweifelt, sündigt er. Dann sagt der Engel auf seiner Rechten zu dem Engel, der auf seiner Linken, schreibe nicht. Überliefert bei Ibn Abi Dunya. All diese Aussagen gibt es keinen Ursprung oder ist kein Ursprung bekannt von der Scharia, der dies beweist. Und die Ahadith, die wir erwähnt haben, beweisen das Gegenteil. Yani, diese ganzen Überlieferungen haben keinen Grundsatz oder ist kein Grundsatz dafür von der Scharia bekannt. So, wenn man Dua macht, im Zustand des Wutes, kann es in einer Stunde treffen, wo der Dua angenommen wird und dann stürzt man sich selbst ins Verderben. Und hier, was wir heute gelernt haben, ist, dass nicht jede Wut getadelt wird und nicht jede Wut schlimm ist, sondern die Wut für sich selbst ist nicht in Ordnung und ist schlimm, weil daraus folgen sehr viel Übel und sehr viel Schlechtes. Und die Wut für Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten und sein Buch und für die anderen, yani gegen Unrecht und gegen die Widersetzung von Allah und seinen Gesandten, diese Wut ist gelobt, ja sogar befohlen, solange sie den Maß der Scharia nicht überschreitet. Wir hören inshallah hier auf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.